Good morning, people. Guten Morgen, Leute. I'm here to keep my promise. Ich bin hier, um ein Versprechen einzuhalten. To tell you how this works, that we balance grace and truth. Um dir zu erklären, wie man Gnade und Wahrheit im Gleichgewicht halten kann. You see, people who overemphasize grace, Menschen, die Gnade überbetonen, they are actually making a terrible mistake. Machen eigentlich einen schlimmen Fehler. Now, lately I've been asked by a whole lot of people. Kürzlich wurde ich von vielen Menschen gefragt, what I think of Joseph Prince. Was ich über Joseph Prince denke. I don't. Gar nichts. I never listened to a single message by him. Ich habe nie eine einzige Botschaft von ihm gehört. What shall I talk about? Worüber soll ich also sprechen? Figure things out yourself, you're not a child. Finde selber heraus, du bist kein Kind mehr. But here is one thing that people have always asked me in connection to Joseph Prince. Etwas haben mich Menschen immer wieder gefragt in Verbindung mit Joseph Prince. They said, well, that's hyper grace, that's hyper grace. Sie sagten, nun, das ist Hypergnade, Hypergnade. Hyper grace is dangerous. Hypergnade ist gefährlich. Listen, the word hyper grace is not in the Bible. Hör zu, das Wort Hypergnade ist nicht in der Bibel. Why do we invent things in the Bible and connect it to a word in the Bible? Warum erfinden wir Dinge in der Bibel und verbinden sie dann mit einem Wort in der Bibel? You know, grace is a biblical principle. Gnade ist ein biblisches Prinzip. Hypergrace doesn't exist. Hypergnade gibt es nicht. Grace not balanced with truth exists. Gnade, die nicht im Gleichgewicht mit Wahrheit ist, gibt es. And that's the problem with it, that it will not bring you maturity in their spiritual life. Und das ist das Problem, das dich nicht zu einem geistlich reifen Leben bringt. In fact, eigentlich, if we overemphasize one truth, wenn wir eine Wahrheit überbetonen, at the expense of another truth, auf Kosten einer anderen Wahrheit, it actually can become a heresy. Kann dies zu einer Irrlehre führen. Look what it says in verse 14 of John 1. Schau, was es in Johannes 1, Vers 14 heißt. And the Word became flesh and it dwelt among us. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Full of what? Voll wovon? Full of grace and truth. Volle Gnade und Wahrheit. So Jesus came and he was full of both of these things, grace and truth. Jesus kam also und war voller Gnade und Wahrheit. So it's so important that you understand both of them together will bring you to Christian maturity. Es ist so wichtig, dass du verstehst, dass beide zusammen dich zu christlicher Reife führen werden. I will give you an example how this practically works. Ich gebe dir ein Beispiel, wie das in der Praxis geht. I hear a lot of people say, ich höre viele Menschen sagen, hey, we are created in God's image. Just connect yourself with your creator. Hey, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Verbinde dich einfach mit dem Schöpfer. God is good, God is love. Just connect yourself to him. Gott ist gut, Gott ist Liebe, verbinde dich einfach mit ihm. He'll never punish you for your sin. Gott wird dich nie für deine Sünde bestrafen. Just connect yourself with God. Verbinde dich einfach mit Gott. That sounds like grace, doesn't it? Das klingt doch wie Gnade, nicht wahr? But listen to me. Aber hör mir zu. There is truth missing. Da fällt die Wahrheit. What's the truth? Was ist die Wahrheit? The truth is that you have not accepted Jesus Christ as the only connection point to God. You are a lost sinner. Die Wahrheit ist, dass du nicht akzeptiert hast, dass Jesus das einzige Verbindungsstück zu Gott ist. Du bist ein verlorener Sünder. So if we leave the truth away from grace, wenn wir also die Wahrheit von der Gnade weglassen, get in a lot of trouble. Können wir viele Probleme bekommen. Here is the truth. Hier ist die Wahrheit. Without Jesus, you are nothing. Ohne Jesus bist du nichts. Cannot do nothing and you are nothing. Du kannst nichts tun und du bist nichts. Maybe you look at your works and say, but I've achieved so much. Vielleicht schaust du auf deine Werke und sagst, ich habe so viel erreicht. But let me tell you something. Aber da muss ich dir etwas sagen. In your life, you have to give account to God, not to anybody in this world. Am Ende des Lebens musst du vor Gott Rechenschaft ablegen, nicht vor jemandem von dieser Welt. What you have achieved has any eternal value will not be decided by you or your buddies or the money on your bank account. Und ob das, was du erreicht hast, ewigen Wert hat, wird nicht durch dich, durch deine Freunde oder dein Bankkonto entschieden. If what you have achieved has any eternal value. Hat das, was du erreicht hast, ewigen Wert? That's the big question. Das ist die große Frage. It's not the question, does it have any value in this world? Es ist nicht die Frage, ob es in der Welt einen Wert hat. It's not the question, do my friends applaud me? Es ist nicht die Frage, ob meine Freunde mir applaudieren. It's not the question, do I think I've done well? Es ist nicht die Frage, ob ich denke, dass ich es gut gemacht habe. The question is that God gave you your life and you're responsible before God for your life. Es geht darum, dass Gott dir dein Leben gegeben hat und du vor Gott dafür verantwortlich bist. So there is a lot of preaching out there today that is all about grace, grace, grace, but it has not the truth in it. Da gibt es sehr viele Predigten über Gnade, Gnade, Gnade, aber darin ist keine Wahrheit. In fact, listen. Hör zu. If you don't accept or preach the truth that without Jesus, there are hopefully lost sinners. Wenn du die Wahrheit nicht akzeptierst oder predigst, dass wir ohne Jesus hoffnungslose Sünder sind, why do you even need grace? Warum brauchst du Gnade? If you're fine, why do you need grace? Wenn es dir ja gut geht, warum brauchst du Gnade? You don't need grace. Du brauchst keine Gnade. But here's the other thing. Aber da gibt es noch etwas. If you only live by the truth, wenn du nur nach der Wahrheit lebst, then you are hopelessly lost. Dann bist du hoffnungslos verloren. There's nothing good in you. Es ist nichts Gutes in dir. Everything is sinfully, hopelessly lost. Alles ist sündhaft und hoffnungslos verloren. If you live by this truth and don't receive grace, wenn du nach der Wahrheit lebst und keine Gnade annimmst, gonna happen, so. Weißt du, was passiert? To destroy you too. Das wird dich auch zerstören. You know, there are a lot of people that are focused only on the truth. Oh my God, I'm so bad, I'm a sinner. Viele Menschen sind nur auf Wahrheit fokussiert. Oh mein Gott, ich bin schlecht, ich bin Sünder. Ja, wir sind in Sünde geboren. But you see, the problem is this. Aber schau, das Problem ist folgendes. Without grace will completely destroy you. Wahrheit ohne Gnade wird dich komplett zerstören. So will grace without truth. It's just going to go the other direction. So auch Gnade ohne Wahrheit, nur eben andersrum. You know, I love so much John 15:5. Ich liebe Johannes 15:5 so sehr. Here's what it says. Es steht geschrieben. Jesus said, "Without me, you can do nothing." Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. That's the truth. Das ist die Wahrheit. And in the same breath, I've said this thousands of times in my life. Und im gleichen Atemzug, ich sagte das schon tausende Mal in meinem Leben. In one sentence. Im gleichen Atemzug, in einem Satz, said this. Sagte ich Folgendes. I can do without Jesus that is any value. Es gibt nichts, was ich ohne Jesus tun könnte, das irgendeinen Wert hätte. That's truth. Das ist die Wahrheit. In the same sentence I say. Und im gleichen Satz sage ich. I can do everything through Christ who strengthens me. Ich kann alles durch Christus, der mir Kraft gibt. That's grace. Das ist Gnade. As I connect grace and truth, I will grow maturity. Yep. Und wenn ich Gnade mit Wahrheit verbinde, werde ich reif werden. Tomorrow we continue. Morgen geht's weiter.